Abschnitt 34 aus der Onyx-Schale. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Die Onyx-Schale von Victor Oberton. Das 20-Mark-Stück. Ich fand ein 20-Mark-Stück auf dem schmalen Wege, der über den Greifensteinen wegführt. Auf dem Weg, der am Steinbruch vorbei nach dem Dorfe Kranzmühlen geht, da lag es, das 20-Mark-Stück, und blitzte in der Sonne wie eine Glasscherbe. In der Nähe spielten Kinder, die krank und elend aussahen. Auf dem Felde ging ein Mann hinter dem Pfluge, und hinten am Waldrand schleppte eine alte Frau ein großes Bündel Reisig. Ich hob das 20-Mark-Stück auf, und im ersten Augenblick habe ich mich über meinen Fund wirklich gefreut. Denn so etwas war mir nun doch mein Lebtag noch nicht geschehen. Dann aber schämte ich mich, dass gerade ich dieses große Geldstück finden musste, und sprach so zu mir: »Hier, diese armen Leute, was würde jeder von ihnen tun, wenn er dies Gold gefunden hätte? Ich brauche es am wenigsten, aber für diese Menschen hier ist das so etwas, und wenn sie es haben oder verlieren, so ändert das ihren Lebenshabitus. Sie könnten sich eine Ziege kaufen dafür oder gar ein kleines Schwein, oder sie würden den Zaun ausbessern lassen oder eine drückende Schuld endlich abzahlen und würden Gott danken.« So dachte ich mir und wurde fromm und anständig. Und da legte ich das Goldstück wieder hin auf den Weg und grüßte in Gedanken den armen Finder, der es nach mir bekommen würde. Dann ging ich stolz weg, weil ich eine noble Tat getan hatte. Aber des Abends im Löwen war der junge Dr. Katzenstein sehr aufgeregt und lustig. Der junge Dr. Katzenstein, der immer so schön gebügelte Hosen trug und solches Glück bei den Damen hatte. Er lärmte sehr und schrie: »Sehen Sie nur, meine Herrschaften, was ich heute gefunden habe!« Damit hielt er mein 20-Mark-Stück in die Höhe und zeigte es allen. »Ich habe es auf dem Weg über den Greifenstein gefunden«, sagte er, »dort, wo es nach Kremsmühlen geht. Da lag das Goldstück auf dem Wege und blitzte in der Sonne und wartete nur auf den rechten Mann. Und nun werden wir es gleich auf das Beste und Nützlichste angewendet haben.« Dann ließ er für das von Gott geschenkte 20-Mark-Stück eine Flasche alten Scharlachberger kommen und lud seine näheren Freunde dazu ein. Ich gehörte nicht zu seinen näheren Freunden und wurde nicht eingeladen, sondern saß allein am kleinen Nebentische. Aber bis zu meinem Nebentische konnte ich das Bouquet dieses alten Weines riechen, das ganz außerordentlich war. Wie ein Gewürzgärtlein, das von der Mittagssonne durchglüht ist, so duftete mir dieser Herrgottswein in die Nase. Ende von Abschnitt 34, gelesen von Jessi Dessau-Roßlau im August 24.